Eltern spielen mit ihren Kindern vor dem Haus Hockey. Sie johlen und haben Spaß. Die erste Einstellung in Ursula Mayers Film Home zeigt eine offenbar intakte Familie. Ungewöhnlich ist allerdings der Ort, den die Familie zum Spielplatz umfunktioniert hat. Es ist eine nie in Betrieb genommene Autobahn. Unmittelbar neben dem Seitenstreifen steht ihr Haus, in dem Mart und Michelle seit vielen Jahren mit ihren zwei Töchtern und einem Sohn leben. Die Familienidylle fernab der nächsten Ortschaft ist jedoch in Gefahr. Eines Tages tauchen Baustellenfahrzeuge und Arbeiter auf der Autobahn auf. Dieses Mal kommen sie. Du meinst echte Autos? Na, was hast du denn gedacht? Seit wir hier wohnen, heißt es, sie wird eröffnet. Seit 10 Jahren läuft das so. Diesmal allerdings wird Mart, die von Isabelle Huppert gespielt wird, irren. Schon wenig später donnern täglich tausende Fahrzeuge an ihrem Haus vorbei. Die Familie versucht sich mit der neuen Situation zu arrangieren. Eine Situation so absurd und surreal, als habe sie sich der spanische Filmemacher Luis Buñuel ausgedacht. Zu Hause ist da, wo dein Herz ist, sagt der Volksmund. Für Mart kommt ein Umzug nicht in Frage. Sie ist nicht bereit, ihr Lebensmodell einer Autobahn vor der Haustür zu opfern. Je mehr die neu geschaffenen Verhältnisse den Familienfrieden gefährden, indem lange unterdrückte Gefühle zum Vorschein kommen, desto renitenter reagiert Mart. Du kannst mit den Kindern gehen, wenn du willst, aber ich komme nicht mit. Ich schaff das nicht. Aber geht ihr ruhig. Geht hör auf. Nimm sie mit! Hör auf! Nimm sie mit! Kommst mit Nimm sie mit. Doch, lass mich los! Alle. Hör auf! Ich will nicht gehen! Du kommst mit! Nein. Die Abgrenzung nach außen und die Suche nach Harmonie in einer familiären Gemeinschaft, das Verteidigen der eigenen 4 Wände gegenüber der bedrohlichen Außenwelt, das sind die Themen von Ursula Mayers Film. Home ist ein Spielfilmdebüt, das mit seinen Metaphern viel Raum für Interpretationen bietet. Der Ton, den die Regisseurin ihrem Film gegeben hat, variiert zwischen Familiendrama und Farce und dürfte genauso viel Ratlosigkeit erzeugen wie Faszination. Home ist ein beachtliches Erstlingswerk mit einem glänzenden, von Isabelle Huppert angeführten Ensemble. Home von Ursula Mayer, empfehlenswert. Seid ihr hier lang gefahren? Du und der andere. So war's doch, oder? Da war doch noch eine Frau dabei. Und dann ist es passiert? Warum willst du das wissen? Das heißt, du weißt es. Deswegen haben sie dich auch so lang verknackt? Es spielt doch überhaupt keine Rolle, wer wie lange eingefahren ist. Wir haben es alle abgekriegt. Es war denen doch scheißegal, wer was gemacht hat. 22 Jahre saß er im Gefängnis. Jetzt ist Volker Widmer draußen. Der Ex-RAF-Terrorist der 2. Generation war an einer Entführung beteiligt, bei der 2 Menschen getötet wurden. Von seiner Anwältin ist Widmer in einer Wohnung in einem anonymen Hochhaus untergebracht worden. Seine Wohnungsnachbarin ist Angelika, eine junge Mutter, der gerade das Sorgerecht für ihren kleinen Sohn entzogen wurde. Aus irgendeinem Grund scheint Angelika besonderes Interesse an Widmer zu haben und sucht den Kontakt zu ihm. Lange lässt Regisseurin Conny Walter den Zuschauer in ihrem Film Schattenwelt im Unklaren darüber, was die Frau mit dem Ex-Terroristen verbindet. Während einer gemeinsamen Autofahrt wird dann, wie aus heiterem Himmel, das Geheimnis von Angelika gelüftet. Komm, ich gebe eine Runde aus. Das geht zusammen, da kommen noch so Krakauer dazu. Du hast meinen Vater erschossen, du Schwein. Ich weiß es eh. In Schattenwelt treffen Ulrich Nöten als Täter und Franziska Petri als Tochter eines Opfers aufeinander. Und so richtig mag man den beiden ihre Figuren nicht glauben. Conny Walters Versuch, die Geschichte einer ungewöhnlichen Rache zu erzählen, misslingt, weil sie weder Thema noch Charaktere zu fassen bekommt. Mühsam und schwerfällig fügen sich hier die einzelnen Puzzlesteine einer eigentlich spannenden Konstruktion zusammen. Schattenwelt will und muss nicht notwendigerweise einen Beitrag zur Diskussion über den Umgang mit ehemaligen RAF-Mitgliedern leisten, aber auch als Schuld- und Sühnedrama bleibt der Film weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Schattenwelt von Conny Walter, enttäuschend. Wahrscheinlich hat der amerikanische Regisseur Michael Bay schon als kleiner Junge im Kinderzimmer mit Vorliebe gezündelt und mit seinen Spielzeugen Katastrophenszenarien nachgestellt. Anders ist es nicht zu erklären, warum Hollywoods Brachialregisseur Nummer 1 immer wieder hirnlose Materialschlachten im Kino inszeniert. Ob Bad Boys, Armageddon oder Pearl Harbor, das Kino des Michael Bay setzt ausschließlich auf Effekte statt auf ein Drehbuch. Transformers passt somit perfekt in die Filmografie Base, denn hier gibt es als Vorlage nicht einmal mehr eine Geschichte, sondern nur noch ein Spielzeug. Lang, laut und vor allem unglaublich langweilig ist diese Terminator-Light-Version, die vor allem männliche Jugendliche ins Kino locken soll. Das Ergebnis ist stumpfsinnige Unterhaltung, die aus Filmen Computerspiele macht, in denen die Maschinen menschlicher wirken als die ohnehin überflüssigen Darsteller aus Fleisch und Blut. Transformers, die Rache von Michael Bay. Ärgerlich.